hab dir heute geschrieben, es ist vorbei, doch du bist da und das find ich schön. Ich soll dich nicht mehr lieben, du bist nicht frei und ich muss gehen, ich muss gehen. Ich hab dir angesehen, was du verschweigst, denn auch dein Herz, das hat sich verirrt. Und keiner weiß, was nun wird. Die Sommermelodie. Sind verliebt und das darf doch nicht sein für uns zwei. Die Sommermelodie, die sagt, du bist nicht frei. Und diese Zeit der Rose geht einmal vorbei. Und unser Traum, der ist so schön, doch leider nicht wahr. Und dieses Lied der Liebe klingt durch den Raum, wir sind ein Paar. Die Sommermelodie, die ist nur Träumerei. Wir beide sind verliebt und das darf doch nicht sein für uns zwei. Die Sommermelodie, die sagt, du bist nicht frei und diese Zeit der Ruhe.